Wie der Film hieß, den ich mir am Ende dieses Arbeitstages anschaute, weiß ich nicht mehr. Es war ein sogenannter Musikfilm mit Peter Alexander in der Hauptrolle. Er spielt einen armen, jedoch lebenslustigen Kellner, der einem ebenso armen Zimmermädchen den Hof macht. Beide arbeiten in einem großen Hotel am Wolfgangsee. Sie sehen sich jeden Tag und Peter Alexander lässt keine Gelegenheit aus, im Fahrstuhl, in der Küche, in der Garderobe, in der Wäschekammer, dem Zimmermädchen die allerneuesten Schlager vorzusingen. Die schüchterne Kollegin findet Gefallen an dem anmutigen Kellner, aber in Wahrheit hält sie ihn für einen Hallodri, den sie nicht zu nah an sich heranlässt. Dann stellt sich heraus, dass der Kellner gar kein Kellner ist, sondern ein hochbegabter und fleißiger Student, dem eine große Karriere offen steht und der außerdem gerade eine beträchtliche Erbschaft gemacht hat. Jetzt erkennt das Zimmermädchen, dass der vermeintliche Kellner nur gesungen hat, um ihre Liebe zu erringen. In Wahrheit ist er ein ehrenwerter und aufstrebender junger Mann, dem sie ihre Gunst nicht länger verweigern kann. Der Film zog sich über eine Stunde lang hin, immerzu hin und her schwanken zwischen peinlichen und verlogenen Details. Seine wichtigsten Bauteile, platte Dramaturgie, dümmliche Dialoge, alberne Handlung, absehbarer Plot, waren von bedrückender Einfalt. Besonders peinigend waren die so zahlreichen wie unmotivierten Gesangseinlagen von Peter Alexander. Nichts davon erschien in der Filmkritik, die ich am folgenden Morgen schrieb. Sie fing mit diesen Sätzen an. Einen Strauß bunter Melodien präsentiert Peter Alexander in seinem neuesten Musikfilm. Seinem zauberhaften Charme erliegt mit der Zeit auch das schüchterne Zimmermädchen Elfi. So verwandelt sich der anfänglich unseriös wirkende Kellner immer mehr in einen ernsthaften Heiratskandidaten, dem am Ende alle Sympathien zufliegen. Denn ich hatte zuvor jahrelang die Filmkritiken in der Zeitung gelesen, für die ich nun selbst schrieb. Sie waren 15 Druckzeilen lang und waren kaum mehr als stark überzuckerte Inhaltsangaben. Dass mein Empfinden im Kino und meine Filmkritik zwei völlig verschiedene Dinge waren, störte mich nicht, jedenfalls nicht während des Schreibens. Gegen 12 Uhr, ich zog gerade das Blatt mit der Filmkritik aus der Schreibmaschine, betrat ein Mann mit Aktentasche und Vollbart die Redaktion. Er griff sich einen Stuhl und setzte sich auf die andere Seite meines Arbeitstisches. Er war zwischen 50 und 60 Jahre alt und hatte zarte Hände, die meine Mutter Künstlerhände genannt hätte. Sein Anzug stammte aus der Kriegs-, vielleicht sogar aus der Vorkriegszeit. Er öffnete die Aktentasche und holte beschriebene Seiten heraus, die er Schriftsatz nannte. Das Wort Schriftsatz hätte mich misstrauisch machen müssen, aber ich saß auf der anderen Seite des Schreibtischs und war eingeschüchtert, weil jemand von mir etwas wollte. Außerdem gefiel mir der Mann. Ich hatte damals die Neigung, in solchen alten, ungepflegten, mit leiser Stimme sprechenden Männern kluge Eremiten zu sehen. Er reichte mir den Schriftsatz herüber. Es war die Kopie eines 16 Seiten langen Briefes an Bundeskanzler Adenauer. »Es sind Vorschläge über die Versorgung der Ostgebiete«, sagte der Mann. Über der Anrede las ich gesperrt das Wort »Eingabe«. »Der Bundeskanzler weiß, dass ich in dieser Angelegenheit tätig bin«, sagte der Mann. Zum ersten Mal zuckte ich zusammen und überlegte, wie ich den Mann loswerden könnte. Er sagte, dass ich seine Eingabe sofort drucken müsste, weil der Osten hungere. Leider machte ich in dieser Situation einen Fehler. Ich nahm die Eingabe an mich und legte sie rechts auf einen Stapel mit Manuskripten. Diese Geste versetzte den Mann in eine schwungvolle Aufregung. Er öffnete erneut die Aktentasche und holte eine Vielzahl von Zeitungsartikeln, Briefentwürfen und Manuskripten hervor, die mit zahllosen handschriftlichen Zusätzen angereichert und kaum noch lesbar waren. Er blickte auf das Bündel, steckte dies und das zurück in die Aktentasche und holte dafür andere Schriftsätze heraus, die er auf den Tisch legte. Ich fasste Mut und gab ihm außer der Eingabe, die ich schon angenommen zu haben meinte, sämtliche Papiere zurück. »Gut«, sagte der Mann, »Sie müssen sich jetzt erstmal in die Ostgebiete einarbeiten.« »Ja«, sagte ich, erhob mich und verabschiedete mich stehend von dem Mann, was dieser überraschend hinnahm. Er drehte sich um und verließ die Redaktion. Am Nachmittag fiel mir auf, dass Herr Degen mit Fräulein Weber zwar zusammenarbeitete, jedoch kaum mit ihr redete. Wenn er etwas von ihr wollte, schrieb er seinen Wunsch auf einen kleinen Zettel, den er neben ihrer Schreibmaschine ablegte. Obgleich Fräulein Weber sehr jung war, tat sie so, als sei sie schon immer mit den Sonderbarkeiten dieses Zusammenlebens vertraut. Sie erhob sich und suchte für Herdegen einen alten Artikel heraus. Vermutlich waren die Zettel entweder eine zusammenhängende Bestrafung, Herdegen demütigte Fräulein Weber wegen irgendetwas, oder eine Maßnahme des Selbstschutzes, Herdegen will nicht reden. Auch über meine Filmkritik verlor er kein Wort. Er setzte oben rechts sein Chefhäkchen auf die Manuskriptseite und schrieb erneut einen Zettel für Fräulein Weber. Ich trug meine Kritik in die Setzerei und rief von dort aus, ich wollte nicht, dass Fräulein Weber mithörte, Gudrun an. Sie war seit Tagen verstimmt, weil ich auch in meinem Urlaub arbeitete, anstatt mit ihr an die Riviera zu fahren. Um sie aufzuheitern, lud ich sie zu einem Jekami-Abend ein, den ich in der nächsten Woche für den Tagesanzeiger zu besuchen hatte. »Das wird lustig«, sagte ich, aber Gudrun lehnte ab. Daraufhin schlug ich vor, am Wochenende ins Freibad zu gehen. Ich verschwieg, dass es mir peinlich war, einen ganzen Nachmittag lang zwischen Hunderten von Menschen auf einer Wiese zu liegen, und sagte, dass ich sie gegen 14 Uhr von zu Hause abholen werde. Sie nahm an. In der Redaktion las ich die Eingabe an Adenauer. Nach 2 Seiten brach ich die Lektüre ab. Ich hatte noch nie einen derart verworrenen Text gelesen. Ich legte die Eingabe zur Seite und ärgerte mich, dass ich den Text nicht schon im Beisein seines Verfassers angelesen hatte. Fräulein Weber ging wieder in ihren neuen Schuhen umher. Es waren weiße, spitze Pumps, die ihr eine Spur zu eng waren. Trotz ihres langsamen Vornamens Gerlinde neigte Fräulein Weber zu überhasteten, aufgetretenen Bewegungen. Oft wirkte sie auf mich wie ein an Land geworfener Fisch. Ich wollte zu ihr sagen, gehen Sie ein bisschen barfuß umher, aber ich traute mich nicht. Erst als Herdegen ihr einen neuen Zettel übergab, verließ sie den Raum. Am Frühabend musste ich zu einer Autogrammstunde mit Rex Gildo. Sie fand in einem großen Schallplatten- und Phonohaus im Stadtzentrum statt. Als ich eintraf, war das Geschäft schon überfüllt. Junge Mädchen und ältere Hausfrauen, Rentner und Schüler drängten in den Raum. Rex Gildo war noch nicht da. Ein Sprecher der Plattenfirma besänftigte die Leute. Ich stellte mich beim Inhaber des Schallplattenladens vor. »Oh, Herr Weigand, ich freue mich, Sie kennenzulernen«, rief er fröhlich aus. Er winkte eine Angestellte herbei, die Käsehäppchen und Sekt brachte. Rex Gildo kannte ich aus dem Musikfilm mit Peter Alexander, in dem er eine Nebenrolle als Hotelpage gespielt hatte. Der Mann von der Plattenfirma kündigte an, Rex Gildo werde auf jede gekaufte Rex Gildo-Schallplatte sein Autogramm setzen. Eine Dame schenkte den Pressevertretern die eine Rex Gildo-Schallplatte. Die Dame machte darauf aufmerksam, dass die uns überreichten Platten bereits ein Autogramm trugen. Immer noch strömten junge Leute in das Geschäft und kauften Platten und warteten. Ich hoffte, Linda hier zu treffen, aber sie erschien nicht. Frau Finkbeiner von der Allgemeinen Zeitung stand neben mir und schwieg. Ich wusste nicht, warum ich mich schämte. Im Stillen hoffte ich, dass mich niemand anredete. Für den Fall, dass mich doch jemand in ein Gespräch verwickelte, legte ich mir ein paar Antworten zurecht. Dann vergaß ich die vorbereiteten Sätze und kam mir wieder stumm vor. Kurz darauf war ich dankbar, dass niemand etwas von mir wollte. Draußen fuhr ein cremefarbenes Cabriolet mit weinroten Ledersitzen vor, fast wie im Musikfilm. Rex Gildo stieg aus und hob beide Arme und winkte in Richtung Schallplattengeschäft. Der Geschäftsführer stürzte nach vorne und riss beide Glastüren auf. Junge Mädchen folgten ihm und umringten Rex Gildo schon auf dem Bürgersteig. Rex Gildo war nur wenig älter als ich. Er hatte ein goldbraunes Brathähnchengesicht und schwarz gefärbtes Haar. Es gab Hausfrauen, die ihm gleich 3 Schallplatten entgegenstreckten. Rex Gildos Augen blitzten, er lächelte nach allen Seiten. Er trug enge Hosen, ein weißes Blusenhemd und eine Art Bolero. Ich sah Rex Gildo dabei zu, wie er rasend schnell Autogramme gab. Plötzlich war ich überzeugt, dass jedes Zeichen und jede Bewegung in diesem Raum eine Fälschung war. Sogar das Autogramm von Rex Gildo war unecht. Es war eine allgemeine, nichtssagende Wellenlinie, die ebenso gut Erich Huber oder Fritz Müller heißen konnte. Aber die Mädchen waren beglückt über die Wellenlinie und beugten sich begeistert über sie. Ich sehnte mich nach einer Instanz, die mich nicht betrog. Plötzlich wusste ich, warum ich mich schämte. Ich fühlte mich erniedrigt. Unklar war nur, ob mich das Geschehen direkt erniedrigte oder ob ich mich selbst erniedrigte, weil ich an diesem Geschehen teilnahm. Aber es war mir nicht möglich, die Herkunft der Scham genau zu ermitteln. Die allgemeine Erniedrigung der Wirklichkeit und mein inneres Erniedrigungsgefühl waren untrennbar ineinander verschlungen. In diesen Augenblicken rettete mich ein Blick nach draußen. Genau dort, wo Rexgildos Cabriolet, in dem jetzt nur ein Chauffeur saß und wartete, geparkt war, entdeckte ich ein Verkehrsschild. Auf diesem Schild standen zwei Wörter: Achtung, Anfahrtszone. Anstatt Anfahrtszone las ich jedoch Armutszone. Das Wort half mir augenblicklich. Achtung, Armutszone. Natürlich, ich lebte hier in der Armutszone. Das Wort setzte mich in die Lage, wieder an den Ereignissen teilzunehmen und Beobachtungen über sie zu machen. Der Pressefotograf Hassert schob und drückte ein paar Mädchen nach vorne, sodass zwei oder drei von ihnen fast auf Rexgildo drauffielen. Genau in dieser von ihm selbst hervorgerufenen Situation hob er seine Kamera und machte ein paar Aufnahmen. Rexgildo war nett und half den ausgerutschten Mädchen zurück ins Gleichgewicht. Der Pressechef der Schallplattenfirma kam aus dem Zentrum der Armutszone auf mich zu und fragte: Haben Sie nicht Lust, ein Interview zu machen? Nachher, wenn der Trubel nachlässt, ist Rexgildo gern dazu bereit. Ohne die wunderbaren Segnungen, die das Wort Armutszone in meinem Inneren ausgestreut hatte, wäre ich diesem Anschlag hilflos ausgeliefert gewesen. So aber fühlte ich mich nur gewarnt. Aber gern, sagte ich. Ist gut, sagte der Pressechef, ich werde das Gespräch arrangieren. In Wahrheit schaute ich bereits nach dem Ausgang des Phonohauses. Aus Langeweile betrachtete ich in einem kleinen Spiegel meine Zähne. Sie wurden schon gelb, so fremd fühlte ich mich hier. Ich musste verschwinden, solange der Trubel mich noch deckte. Unbemerkt schob ich mich hinter dem Rücken der Fans nach vorne. Nur von Frau Finkbeiner hatte ich mich diskret verabschiedet. »Ich gehe auch gleich«, hatte sie geflüstert. Da war ich schon draußen. Auf dem kürzesten Weg eilte ich zurück in die Redaktion. Der Tagesanzeiger wollte das Erscheinen von Rexgildo schon am nächsten Tag melden. Herr Degen war schon verschwunden, auch Fräulein Weber war nicht mehr da. Zurückgeblieben war nur Herr Frühwirt aus der Wirtschaftsredaktion. Er war an diesem Abend Umbruchredakteur. Er nickte mir auf dem Flur zu und fragte: »Wann bringen Sie mir den Rexgildo?« »In einer Dreiviertelstunde«, antwortete ich. »Gut«, sagte Frühwirt und verschwand in der Metage. Ich setzte mich hin und begann zu schreiben. Einen ungewöhnlichen Andrang erlebte das Phonohaus Schober am gestrigen Spätnachmittag. In einem offenen Cabriolet war kein Geringerer als Rexgildo vorgefahren und erfüllte die Autogrammwünsche von zahllosen Fans. Ich war schon ungefähr mit der Hälfte des Artikels fertig, als mir auffiel, dass Herr Degen mir an diesem Frühabend zum ersten Mal hundertprozentig vertraute. Indem er nach Hause gegangen war, verzichtete er auf das Gegenlesen meines Textes. Ich erschrak und las meinen Beitrag, soweit er bis dahin fertig war, dreimal nacheinander durch. Ich konnte keinen Fehler entdecken und schrieb weiter. Knapp vor den Schlusssätzen erschien der Fotograf Hassert und legte mir die fast noch feuchten Rexgildo-Fotos vor. Ich wählte ein Bild, auf dem der lächelnde Rexgildo von erregten Mädchen fast zugedeckt war, ein absolutes Honigbild, wie Herr Degen jetzt sagen würde, ein Foto zum Abschlecken. Auf einem der Fotos war ich selber im Hintergrund zu sehen. Ich nutzte meine Stellung aus und kaufte auch dieses Foto, freilich nur, um es wenig später zu vernichten. Ich wartete ab, bis Hassert gegangen war, dann zerriss ich das Foto und ließ die Schnipsel in den Papierkorb fallen. Ich war mit der Bildunterschrift noch nicht fertig, als die Putzfrau mein Zimmer betrat und mit dem Aufräumen begann, was mir an diesem Abend sogar recht war. So konnte ich mit eigenen Augen sehen, wie mein Papierkorb geleert wurde und das Dokument meines Zusammentreffens mit Rexgildo für immer verschwand. 10 Minuten später brachte ich dem Umbruchredakteur meinen Artikel, das Foto und die Bildunterschrift. Kurz nach 8 verließ ich die Redaktion. Ich hatte Verlangen, mit Linda zu sprechen, und ich beschloss, in den grünen Baum zu gehen. In den letzten Tagen war es richtig Sommer geworden. Aus offenen Kellerfenstern drang der Modergeruch der Häuser auf die Straßen. Das Sirr-Sirr der Schwalben klang begütigend. Nach der Hälfte des Weges fiel ein kurzer, warmer Regen herab. Frauen und Kinder flüchteten unter kleine Vordächer. Ich stellte mich zu ihnen und beobachtete flache rote Käfer, die es nur im Sommer gab. Sie krabbelten in großer Zahl an den Häusern entlang und verschwanden dann in kleinen Dreckhäufchen oder unter welken Blättern. Als Kind glaubte ich eine Weile, es würde immer nur in Hinterhöfe regnen. Ein junges Mädchen trug seine Schuhe in den Händen und ging barfuß über die halbwarmen Gehwegplatten. Immer wieder trat eine Frau an ein Fenster und schaute nach, wie lange es noch regnen würde. Zum ersten Mal überlegte ich, ob ich mir eine kleine Wohnung suchen sollte. Meine Nebeneinkünfte erlaubten mir solche Pläne. Allerdings fürchtete ich, dass meine Eltern verletzt sein würden, wenn ich sie verließ. Ich sagte ihnen nicht, dass meine Nebeneinkünfte mein sogenanntes Lehrlingsgehalt längst unwichtig gemacht hatten. Am Haus gegenüber war die Dachrinne defekt, das Wasser stürzte wie aus einer Kanne geschüttet auf die Straße herab. Zwei Kinder zogen sich aus und ließen das Wasser auf ihre aufjuchzenden Körper aufplatschen. Mich drückte jetzt doch die Kritik, die ich über den Musikfilm geschrieben hatte. Der Film war auch in den anderen Blättern lobend besprochen worden. Dieser Tage hatte ich zufällig die Warteschlangen vor der Kasse des Royal gesehen. Junge Mädchen, Rentner, Hausfrauen, Schüler, Heimkehrer, alle wollten Peter Alexanders Faxen sehen. Der Andrang des Publikums war mir unverständlich. Es gab offenbar so etwas wie ein Kartell der Einfalt. Dümmliche Leute lasen dümmliche Kritiken und sahen sich dann dümmliche Filme an. Seit einigen Tagen hatte ich in diesem Kartell eine leitende Stelle inne. Aber vielleicht waren viele Teilnehmer des Kartells nicht wirklich, sondern nur gespielt einfältig, weil sie nur so am riesigen Ertrag der Volksschlichtheit teilhaben konnten. Oder war überhaupt niemand dumm? Gab es ein allgemeines Vergnügen an der humoristischen Versimpelung des Lebens, das mir aufgrund meiner inneren Strenge nicht zugänglich war? Ich überlegte, bis der Regen nachließ, und stieß doch nicht zu einer brauchbaren, plausiblen Wahrheit vor. Zum Trost blickte ich den kleinen roten Käfern nach, die vor der Nässe in eine Hofeinfahrt flüchteten. Der grüne Baum war überfüllt. Ich durchquerte die verdickte Luft und suchte nach Linda. Ich nickte Kaltenmeier und Schube zu, und als ich mich an Kindsvogel vorbeidrückte, flüsterte er mir zu, »Linda ist nicht da. Sie ist wieder bei ihrem Seemann.« Kindsvogel schaute mir auf gleisende Art in die Augen. Vermutlich wollte er sehen, ob sich bei mir Spuren der Eifersucht regten. »Wann kommt sie zurück?« fragte ich. »Am Montag ist sie wieder da«, sagte Kindsvogel. Ich wollte fragen, ob Kindsvogel noch mehr über Linda wusste, aber ich beherrschte mich. Zu Schube und Kaltenmeier wollte ich mich nicht stellen. Zum ersten Mal empfand ich Unbehagen an den Leuten, die über ihre nicht geschriebenen Romane und Gedichte redeten. Vielleicht war es nicht wichtig, ob die immer wieder angekündigten Romane und Gedichtbände jemals erscheinen würden. Schlimm wäre nur gewesen, einen Roman niemals angekündigt zu haben. Ich vermisste Linda. Ohne sie hatte ich in diesem Lokal kaum etwas verloren. Die Tür öffnete sich, ein Fremder trat ein. Es war ein kleiner, fülliger Mann mit einem zusammengerollten Bündel unterm linken Arm. Das Bündel war ein Teppich, den der Mann hier verkaufen wollte. Er ging von Tisch zu Tisch und rollte das Bündel ein wenig auf. Es war ein schwerer Teppich von undurchschaubarer Herkunft und Qualität. Einige Gäste fassten ihn kurz an und machten dann ein Zeichen, dass der Fremde weitergehen sollte. Mit jedem, der seinen Teppich angefasst hatte, wollte der Fremde ein Gespräch beginnen. Ich überlegte, ob vielleicht ich den Teppich kaufen sollte. Wenn ich mir demnächst eine Wohnung mieten würde, hätte ich schon mal einen Teppich. Aber ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie man eine Wohnung einrichtet und wie eine Wohnung für mich aussehen könnte. Ich hatte in diesen Augenblicken vergessen, dass ich mit Gudrun ein gemeinsames Sparbuch hatte und dass wir beide schon öfter darüber gesprochen hatten, wie unsere Wohnung aussehen sollte. Der Lyriker Schube winkte den Teppichverkäufer gleich weiter. Der halb geduckte, halb gepeinigte Blick des Mannes schmerzte mich. Schube redete laut von der Notwendigkeit einer neuen Geistesaristokratie. Zwei jüngere Frauen hörten ihm zu und nickten zustimmend. Auf einem Zettel notierte ich das Wort Geistesaristokratie. Morgen früh, in der Redaktion, würde ich es im Lexikon nachschlagen. Noch immer sah ich zur Tür, sobald sie sich öffnete, Linda trat nicht ein. Unruhig hörte ich zwei Männern zu, die sich einig darin waren, dass sich die deutsche Nachkriegsliteratur von amerikanischen Einflüssen befreien müsse. Eine Stunde lang stand ich an der Theke und trank. Dann spürte ich einen beißenden Reiz in der Kehle. Ich ging in die Toilette und betrachtete mich im Spiegel. Ich wollte erkennen, ob sich in meinem Gesicht eine Sehnsucht oder eher eine Eifersucht abzeichnete. Der Schmerz arbeitete sich nach vorne in den Mundinnenraum. Mein Gesicht verriet nichts, aber ein starkes Ziehen im Unterkiefer deutete darauf hin, dass ich eifersüchtig war. Als ich in den Gastraum zurückkehrte, fühlte ich mich beobachtet. Ich war in diesem Lokal jemand geworden, der auf eine Frau wartete. Die Eifersucht war ein seltsam umherkriechender Schmerz. Mehr und mehr war ich mit dessen Ausbreitung und Beobachtung beschäftigt. Dann sah ich, dass auch meine Schmerzbeobachtung von anderen beobachtet wurde. Nach einer Weile zahlte ich und ging nach Hause. Es entsteht eine ganz tolle Verwirrung, wenn zwei Personen plötzlich aufgeht, dass sie doch kein Paar sind. In dieser Verwirrung verbrachte ich mit Gudrun den Samstagnachmittag im Schwimmbad. Gudrun saß neben mir auf einer Wolldecke und cremte sich ein. Sie trug einen blauen Bikini mit Rüschen am Oberteil. Die jungen Mädchen schminkten sich in diesem Sommer mit hellrosa, fast weißen Lippenstiften. Es störte mich, dass so viele Menschen um mich herum gleichzeitig redeten, lachten und schrien. Ich war weit und breit der Einzige, der ein Buch mitgebracht hatte. Ganze Familien trockneten sich mit einem Handtuch ab, das sie dann in die Sonne legten. Gudrun erzählte, wie sie mit 17 zum ersten Mal in Italien gewesen war und wie ein Italiener versucht hatte, sie zu küssen. »Ich habe mich gewehrt«, sagte Gudrun. Dann gab er mir sein Bild und seine Adresse und bat um Briefe. »Und auf der Heimfahrt im Bus«, sagte Gudrun, »habe ich angefangen, sein Bild zu küssen. Ist das nicht sonderbar?« Ich verurteilte im Stillen die Leute ringsum, weil sie keine Bücher lasen, sondern nur illustrierte. Immer wieder erwischte ich ganze Familien, wie sie ihre Zeit und ihre Energien sinnlos vergeudeten. Erst blätterte ein Vater eine Illustrierte durch, dann die Mutter, danach die Tochter und am Schluss der kleine Sohn. Nach einer Weile das Gleiche von vorne. Es war schwierig, ruhig auf der Wolldecke liegen zu bleiben und die Leute nicht zurechtzuweisen. Gudrun nahm keinen Anstoß daran, dass ich der Literatur hingegeben war. Dass ich aber auch im Schwimmbad las, verstimmte sie doch. Sie ging ins Wasser, ich blieb mit dem Buch auf der Decke. Zum ersten Mal fiel mir auf, dass ich die Literatur auch als Trennungshebel benutzte. Zwischendurch betrachtete ich den flockigen Pappelsamen, den der Wind über die Wiesen trieb, oder die Wespen, die von Papierkorb zu Papierkorb flogen. Je weiter der Nachmittag voranschritt, desto stiller wurde es zwischen Gudrun und mir. Als sie gegen 18 Uhr die Brotkrümel und den Sand von der Wolldecke herunterschüttelte, wusste ich, dass es mit uns beiden zu Ende war. Ich begleitete sie wie üblich nach Hause. Am Dienstag der folgenden Woche, in der Mittagspause, gingen wir gemeinsam zur Bank und lösten unser Sparbuch auf. Danach sahen wir uns nicht wieder.